Die Ratten. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Hörspielbearbeitung Lucy Bernis. Regie Frenze Roloff. Ja, das sind so die Häuser in Berliner Norden. Reine Bruchbuden, so hoch sie sind. Und was da alles unterkriegt. Menschen, da kennt sich keiner aus. Und Kinder, der geht den ganzen Tag Trepp auf, Trepp ab. Und oben auf dem Boden, da haben sie noch so ein Fundus von Theater untergebracht. Die ganzen Verschläge sind gestoppt voll mit olle Klamotten. Das ist ein Staub, das reinste Paradies vor Ratten und Mäuse. Jott, aber die armen Kinder in dieses Haus. Und wer keins hat, der sehnt sich doch nach eins. Wie die Mutter John, was ein Maurerpolier seine Frau ist. Bleiben Sie stehen, Frau Peter Kaska, wir sind ja gleich da. Nee, ich sehe nicht weiter. Vier Treppen? Nee, ich nicht sehe. Wo seid denn hin, ein fremdes Haus? Na, Fräuleinchen, wir sind so aus dem Polnischen nach Berlin gekommen. Nun werden Sie die paar Stufen wohl auch noch schaffen, was? Kommen Sie mal, bei jenen meine Dienststelle, bei Herrn Hassenreiter. Herrn, wer ist denn das? Ah, der ist von der Theater. Was, von der Theater? Was ist denn? Nun ja, doch, der war mal früher Theaterdirektor. Und oben auf dem Boden, da ist sein Fundus, oder wie man das nennt. Was ist denn das? Ja, doch, Mann, nee, Pauline, nun kommen Sie mal bloß weiter. Das ist wie beim Maskenverleiher, wissen Sie? Schöne Kostüme, viele Hunde. Von Deutsche, von Spanier, von Chineser. Ach, und wer weiß, was noch alle. Und da muss ich auf den Staub aufpassen und auf den Motten. Na, sehen Sie, nun hätten wir auch schon. Und da bin ich schön alleine mit Ihnen, Pauline. Und da können wir alle ganz richtig bereden. Ja. Übrigens, das mit dem Staub ist ja auch nicht so ohne. Und dann auch wegen der Mäuse, wissen Sie? Und der Ratten. So, nun kommen Sie mal rein, Fräulein. Heute ist Sonntag, heute kommt hier keiner. Nee, Jotte, ist der stinkig. Ich krieg ja keine Luft hier. Ja, das kommt von dem Mottenpulverkindchen und von den vielen ollen Strategen. Na, aber nun kicken Sie sich erstmal um, wa? Kicken Sie mal die vielen Norbergkränze mit den schönen roten Schleifen und da lesen Sie mal, was draufsteht in Joldbuchstaben. Unseren genialen Direktor Hassenreiter. Und das hier? Steht doch drauf, fährt in der kleine Bibliothek, ja? Die sieht, das ist ein feiner, gebildeter Mann, der. Nee, die so nach oben steht. Och, die hier, die fährt auf den Oberboden. Da stellt Bruno und das ist mein Bruder von Zeit zu Zeit fallen, weil er mal so auf. Nee, hier bleib ich nicht. Was hängen Sie an mich? Was wollen Sie? Bin arm genug. Also still doch, Mädchen, und setz da doch. Ich will dir doch mal bloß helfen. Na, nun setz da doch. Nee, kein Licht, keine Luft, hat keinen Zweck. Ich muss ja recht, muss sehen, ob ich ihn treffe. Nee, Pauline, um Jottes Willen, bloß das nicht Sie, um keinen Preis von der Welt. Und wo Sie noch dazu in den Zustande sind, was denn, den schlechten Halunken noch weiter nachlaufen? Ich sprenge einen anderen Kanal und versauf. Pauline, warum denn? Warum denn nur bloß, Pauline? Nur geben Sie doch einmal Obacht. Nur passen Sie mal darauf auf, was ich Ihnen vorstelle. Pauline, Sie wissen doch, ich habe ihn doch bei der Normaluhr, wo ich an Alexanderplatz aus der Marschthalle bin gekommen, gleich angesehen und habe ihn auf den Kopf drauf gesagt, er will nichts von Ihnen wissen. Ah, das geht hier vielen, das geht hier allen, das geht hier Millionen Mädchen so. Ja, und dann habe ich gesagt, was habe ich gesagt? Komm, habe ich gesagt, komm, ich werde helfen. Zu Hause darf ich mir nur ganz natürlich nicht blicken lassen, wie ich verändert bin. Mutter schreit doch aufs ersten Blick, Vater haut mir den Kopf an die Wand und schmeißt mir aufs Straße. Fräulein, mein Mann ist Mauerpolier. Och, Fräulein, wenn Sie doch bloß mal wollten Obacht geben, was ich Ihnen für Vorschläge unterbreiten tue. Fräulein, sehen Sie mal, dann ist doch uns beide geholfen. Ihnen ist geholfen und so derselbigen gleichen auch mir. Ach, und außerdem ist auch Paulen, was mein Mann ist geholfen. Wo so sterben ist, ja nicht ein Kindekind will. Wissen Sie, weil das doch unser Einzig, unser Adelbertchen an der Bräune gestorben ist. Also ich sage Ihnen, Ihr Kind hat das gut wie ein eigenes Kind. Na und dann können Sie wieder jenen Ihren Schatz aufsuchen, kennen wieder einen Dienst, kennen wieder bei Ihren Eltern jenen. Das Kind hat das gut und kein Mensch auf der ganzen Welt nicht braucht, was von zu wissen. Nee, ich stürze mal an den Kanal. Ich schreibe Zettel. Ich lasse Zettel in mein Jackett zurück. Du hast mir deine verfluchte Schlechtigkeit, deine Pauline, ins Wasser getrieben. Dann setze Wollenamen Alois Theophil Brunner Instrumentmacher zu. Und dann soll er sehen, wie er mit seinem Mord auf Gewissen man meins wehen fertig wird. Bro, Oh no, ich komm ja gleich, was wissen? Ich denke, ich soll ja Fallen aufstellen. Hast du dem Speck dann all rin gemacht? Ach, na, das ist bloß mein Bruder, na, nur erschrecken Sie mal nicht, Fräulein. Ach, weißt du, Junge, wie du auch wieder aussiehst. Dreckig und schrau wie die Wand. Ja, was denn? Ah ja, das Fräulein, das muss ja Angst vor dich kriegen. Jawohl, ich bin Gespenst. Ach, Quatsch nicht, mach auf den Boden und stell deine Fallen. Jawohl, das ist auch mal wieder so ein Geschäft zum Verhungern. Also, wisst ihr, jetzt wollt ihr ihn und wirst meinen Frieden lassen? Na, hab da mal nicht, ich geh ja schon. Den mächtig Tier ja den Gironewald nicht bejenen. Ja, ich nade J, wo ich Bruno und Hetze und der mal hinter ihn her ist. Ach je, hier, der fällt mir nicht. Ach, Mädchen, du versteh mir doch. Sieh mal, ich hab Bruno mit Sorge und Kummer Tag und Nacht Giros gezogen. Ihr Kindeken hattet noch 20 Mal besser, also Pauline, wenn es geboren ist. Denn ich je. Mit meinem letzten wenn ich auf mir wie Triol. Trefft, wen trefft. Und diesen Weibselt war mit ihm. Ja, treff, wen trefft, mitten ins Gesicht. Treff, wen trefft. Brennt in ganze verfluchte Visage kaputt. Mir ist leicht. Hat mir Geld geraubt. Hat mich Ehre geraubt. Hat mich verfluchtiger Hund verführt, verlassen, verlogen, betrogen, ins Elend gestoßen. Trefft, wen trefft. Pauline, wenn es geboren ist, also bei meiner ewigen Seligkeit, Pauline, von Stund an, wo das kleine Wurm erstmal auf der Welt ist, also von den Ohrenblick an, das soll es haben, als wenn es ich weiß nicht wo in Samt und Seide geboren wäre. Bloß das sie ja sagen. Ich habe mir alles ausgedacht. Et je zu machen, Pauline. Et je, sag ich ihn. Und weder ein Doktor noch der Polizei noch ihre Wirtin merkt was von. Na, und dann kriegen sie erstmal 123 Mark. Was ich mir von der Dreine machen hier beim Direktor Hassenreiter abgespart habe. Dann lieber bei der Geburt erwähnen. Verkaufen nicht. Wer redet denn von Verkaufen, Pauline? War Tag Oktober vorigen Jahr bis heute ihr Dach vor ihm ist Angst ausgestanden. Breite Jam stoßt mir fort, Mietfrau stoßt mir fort. Schlafbodenstelle ist mich Kind nicht. Was tue ich denn, dass man mir so verachtet und von den Leuten verflucht und ausstoßen muss? Das sag ja, das kommt, weil der Deibel unseren Herrn Christus immer noch über ist. Lampen! Bist du verrückt? Was heißt denn das? Lampen? Das klingt in der Eingangstür. Der Direktor ist nicht. Fräulein, gehen Sie mal 2 Minuten mit Brun und seien Sie sich gut. Hier rasch ruf auf den Oberboden. Mit dem nicht. Ich werde Sie nicht beißen. Also nun machen Sie keine Umstände. Los, los, los, los. Was hab ich bloß Böses getan? Ja, kommen Sie, kommen Sie! Weil, Boja, was schreien Sie denn? Das bin ja man bloß ich. Sie sehen ja aus wie ein Gespenst, Frau Jung. Gott, wie soll ich aussehen? Nur sagen Sie bloß, was suchen Sie heute an Sonntag hier? Oh, ich bin einfach spazieren gewesen. Das ist, wenn man so aus der prallen Sonne ins Finstere kommt, in diese muffige Kammer hier. Na, Sie kleine Gespenst, dann sehen Sie mal zu, dass Sie wieder wegkommen. In Papa und seine Rumpelkammer scheint keine Pfingstsonne nicht. Sie sollten auch so grau, wie Sie aussehen, mal lieber raus an die Sonne gehen. Wie, wo, Mädchen? Sonne ist bloß für feine Leute. Wenn ich mal alle Tage meine paar von Staub und Dreck auf der Lunge kriege. Aber Kinder, genug kommen Sie, gehen Sie, ich muss wieder an der Arbeit. Mehr brauche ich nicht. Ich lebe von Milchstaub und Mottenpulver. Sie brauchen Papa nicht sagen, dass ich hier oben gewesen bin. Und sollte Herr Spitter nach mir fragen, dann... Wer? Der junge Herr, der bei uns im Hause Privatstunde gibt. Ach, also Herrn Spitter soll ich jetzt sagen. Papa nicht. Um Gottes Willen, Frau John. Mädchen. Gib du man bloß Obacht. Manch einer hat ausgesehen wie du. Wo nachher ein Rindstein oder womöglich ja in der Schwedische Jardin zur Runde gegangen ist. Meine Beziehungen zu Herrn Spitter sind nichts Ungehöriges, oder? Psst, Mund zu! Frau John? Papa! Fräulein, ruf auf den Oberboden. Los, ich komm mit! Die John wohl nicht da? Wo hab ich denn die Schlüssel? Oh Straßburg, oh Straßburg, du wunderschöne Stadt! Marion! Marion! Der Schlüssel von oben hat die Kanäle natürlich wieder am Schlüsselband. John! Aha. Auf die Minute. Was doch die Dinger, wenn's drauf ankommt, pünktlich sind. Alles! Kleine! Ja, grüß Gott, Herr Direktor! Ja, komm, mal her. Komm, kleine Alice. Komm mal ans Licht. Ich muss doch mal sehen, ob du noch dieselbe kleine, charmante, tolle Alice aus den besten Jahren meiner reichsländischen Direktionsperiode bist. Mädel, ich hab dich ja deine ersten Schritte gegängelt, hab dich sprechen gelehrt. Du bist ja noch jünger geworden, Mädel. Oh, da müsste auch einer gehörig daherlügen, wenn einer behaupten wollte, dass du die zu deinem Nachteil verändert hättest. So. Aber weißt, arg finster hat's bei dir hier oben. Und ein bisschen, hau, wenn's magst, das Fenster aufmachen. So ein bisschen schwere Luft. Pilikok saß auf Pilikoks Berg. Doch Mäuse und Ratten und solches Getier aß Thomas 7 Jahre lang für und für. Im Ernst. Ich habe finstere und schwere Zeiten durchgemacht. Motten und Staub. Staub und Motten. Oje. Ja, ja. Ja, und das ist alles, was ich vor meiner Kulturarbeit an der westlichen Grenze geerntet habe. Du hast also den Fundus nicht in Straßburg abtreten? Oh, Straßburg, oh, Straßburg, du Wund... Nein, meine Kleine. Dieses hier und was drum und dran baumelt, haben den alten Theaterdirektor, nunmehr Lumpensammler und Maskenverleiher Harro Eberhard Hassenreuther, tatsächlich über Wasser gehalten. Jesus. Ja, aber reden wir lieber von heiteren Dingen. Ich habe mit Vergnügen aus der Zeitung ersehen, dass du von Exzellenz für Berlin engagiert bist. Ich mach mir nichts draus. Ich möchte lieber bei dir spielen. Geh, Harro, jetzt sag mir, was macht deine Frau? Oh, Therese geht's gut. Außer, dass sie trotz Kummer und Sorgen von Tag zu Tag dicker wird. Mädel. Mädel, oh, wie du duftest. Weißt du auch, dass du teufelsmäßig gefährlich bist? Meinst du, dass ich blöd bin? Freilich bin ich gefährlich. Meinst du, sie sollte mit der schönen Gegend 6 Stiegen hoch unter muffigen Dach mit ihrer Rendezvous geben, wenn es nicht gefährlich wäre? Du! Aber auf die Treppen absetz sie herauf. Jesus, was mir die lieben kleinen Kinder nachgeschrien haben. Na, das ist von solchen 3 Käse hoch wie die sind schon die allergrößte Gemeinheit. Ja, siehst du, daran gewöhnt man sich. Was so hier in diesem alten Kasten an schmutzigen Unterröcken die Treppe fegt und überhaupt schleicht, kriecht, ächzt, seufzt, schwitzt, schreit, flucht, lallt, hämmert und stiehlt. Was hier an Not, Hunger, Elend existiert und an lasterhaftem Lebenswandel geleistet wird, das ist auf keine Kuhhaut zu schreiben. Und dein alter Direktor, last not least, immer mit dem Mang. Ja, Mädel, mir ist es dreckig gegangen. Weißt übrigens, Winnie, wie ich gerade auf dem Bahnhof Zoologischer Garten Zusteuer getroffen hab? Den alten Guten fürs Stadthalter habe ich getroffen. Und ob ich mich freuen tät, hat mich Durchlauch plötzlich gefragt. Und ob ich wieder nach Straßburg möchte, wenn der Herr Direktor Hassenreuther das Theater wieder übernehmen tät. Cessa, wir haben zusammen gefrühstückt. Ich leugne nicht, dass sich vielleicht eine Wendung zum Guten im miserablen Geschick deines Freundes vorbereitet. Carpe diem, genieße den Tag. Ja, Sekt, meine kleine Naive, steht allerdings auf dem jetzigen Repertoire deines alten Direktors, Erweckers und Freundes nicht. Aber dieser Stiftswein ist auch nicht vom Pappe. Na? Was? Wer hat denn da die ungeheure Dreistigkeit, am Sonntagnachmittag zu klingeln? Kleine, zieh dich rasch in die Bibliothek zurück. Ja, wo denn? Na, da steht ja drauf. Ach ja. Und noch Wetter noch mal, der Kerl ist ja irrsinnig. Gedulden Sie sich oder scheren Sie sich? Ist Fräulein Walpurga da? Was? Fräulein Walpurga bin ich nicht. Ich bin nicht die Tochter. Ich bin der Vater. Ach, Sie sind's, Herr Splitter. Was wünschen Sie denn? Wollen Sie meiner Tochter Walpurga hier auf dem Speicher Privatstunden geben? Ich glaubte wirklich, ich hätte Fräulein Walpurga unten durch das Portal ins Haus eilen sehen. Oh. Ich wollte ihr meine Begleitung in dieser Gegend vielleicht auf dem Rückwege anbieten. Lieber Splitter, meine Tochter Walpurga ist augenblicklich mit ihrer Mutter in der englischen Kirche. Ich glaube, zu einem liturgischen Gottesdienst. Ja, wünschen Sie sonst noch was, mein guter Splitter? Man gewöhnt sich nicht gleich an die Dunkelheit. Sie benötigen vielleicht Ihr Stundengeld. Nur leider habe ich nur eine Notpfennig in der Westentasche. Hat durchaus keine Eile. Na also. Doch möchte ich, da ich dieses Zusammentreffen wirklich als eine Art höherer Fügung ansehen muss, um eine Minute Ihrer kostbaren Zeit bitten. Dürfte ich kurz eine Frage tun? Ich gebe Ihnen genau eine Minute. Ich bin ein gehetztes Wild. Die Uhr in der Hand, bester Splitter. Also los. Habe ich wohl Talent zum Schauspieler? Um Gottes Willen, Mensch. Ja, sind Sie denn irrsinnig? Verzeihen Sie, bester Herr Kandidat, wenn ich in einem solchen Fall bis zur Unhöflichkeit außer dem Häuschen bin. Sie sind doch Theologe, mein Bester, und stammen aus einem Pastorhaus. Wie kommen Sie denn auf solche Gedanken? Tja, das ist eine lange innere Geschichte. Eine lange Geschichte schwerer innerer Kämpfe, Herr Direktor. Aber mein lieber Herr Kandidat, wer hat Ihnen denn solche Raupen in den Kopf gesetzt? Ich habe mich gefreut über Sie. Ich habe Sie im Geiste schon Ihres friedlichen Pfarrhauses wegen beneidet. Mensch, und nun wollen Sie Komödiant werden? Schauspieler? Mit Ihrer schiefen Haltung, mit Ihrer Brille und Ihrem quäkenden und scharfen Organ geht das doch nicht! Wenn es im Leben solche Käuze gibt, warum nicht auch auf der Bühne? Und ich bin der Ansicht, ein wohlklingendes Organ, womöglich verbunden mit der Schiller-Goethe-Schweimacherschen Schule der Unnatur, ist eher schädlich als förderlich. Was? Sehr verehrter Herr Direktor, die Frage ist nur, würden Sie mich, wie ich nun einmal bin, als Schüler annehmen? Nein! Denn erstens ist meine Schule auch nur eine Schule schillerisch-goethe-schweimarischer Unnatur und... Wo ist denn mein Hut? Und zweitens könnte ich es vor Ihrem Herrn Vater nicht verantworten. Ach, da ist er, ja. Mein Vater ist bereits informiert. Ich habe Ihnen in einem 12 Seiten langen Brief Punkt für Punkt die Geschichte meiner inneren Wandlung eröffnet. Sicherlich wird der alte Herr äußerst davon geschmeichelt sein. Mensch, und nun kommen Sie mit, ich werde sonst wahnsinnig... Verehrter Herr, nichts mehr, ich bin ein gehetztes Wildgut, das Peter. Los, los, los, ich muss auf die Pferdebahn. Frau John, haben Sie diesen schrecklichen Menschen gesehen? Was ist denn da schrecklich? Das ist doch mein Bruder. Und das Mädchen, was mit dem Rücken zum Schornstein sitzt und wimmert. Oh, das ist deiner Mutter nicht anders, die Young, die zur Welt gekommen ist. Ich bin tot, wenn Papa wiederkommt. Dann sieh zu, dass du wegkommst, Mädchen. Guten Tag, Frau John. Ja, Tag, Tag. Ach, das Mädchen weiß Gott sei Dank von helllichten Tagen nicht. Kick mal, eine Flasche Wein, das ist gut. So ein Glas davon wird Pauline kein gut tun. Komm herab, oh Madonna Teresa! Alice! Komm, Alice! Wer jetzt noch unsere Sonntagsruhe zu stören wagt, Anathema sieht. Heda! Kobold! Wo steckst du denn, Alice? Die Weinflasche halb leer? Schlingel! Schenk mir doch dein kleines bisschen Liebe! Himmel, sie hat sich schon einen Schwips angetrunken! So ist das unter so ne Dächer. Ganz oben wird eins geboren aus Versehen und wenn es auch ins größte Elend ist. Und unten wird eins gemacht aus Versehen. Und nur die Jonsche, die weiß, was sie will. Da, Mutter, wirf mal dem Leierkasten mal den Groschen runter. Gut, Paul, das mach ich. Kennst du nicht, du bist ja so vergnügt. Vergnügt, na soll ich nicht, wo ich vor 8 Tagen Vater geworden bin? Du, Mutter, wir haben unseren 12. Hochzeitstag gefeiert. Ja, Paul, und nun noch unser kleines Adelbärtchen, was? Ja, du sollst das Jungchen nicht Adelbärtchen nennen. Der tut nicht Judenkind den selbigen Namen so geben wie ein anderer, der mit 8 Tagen ungetauft mit Tod abgegangen ist. Das lass man. Davor heilt man Schettenmutter. 3 Jahre ist das jetzt her, dass unser Adelbärtchen gestorben ist. Ach, aber nun haben wir wieder ein Kindekind, was, Paul? Du sag mal, und du musst dann noch einmal hin aufs Standesamt? Ja, das hat er gesagt, dass ich noch mal hin müsste und ganz genau angeben. Dass ich das müsste ganz genau an jedem Ort und Stunde, wo das Kindchen geboren ist. Ja, das weißt du nicht. Da bin ich dabei gewesen. Ja, also weißt du, ist ja auch kein Wunder. Wenn du mal hier in meiner Berliner Wohnung sitzen lässt und liest das ganze geschlagene Jahr in Altona, kommst höchstens mal monatlich mal besuchen. Na, was willst du denn wissen, was in deine Behausung vorgehen tut? Wo soll ich nicht gehen, wo der Meister die meiste Arbeit hat? Ich gehe dorthin, wo ich schön verdiene. Ich habe da doch aber einen Brief geschrieben, Paul, dass unser Jungekin hier in der Wohnung geboren ist. Ja, das weiß ich, das habe ich ja auch gesagt. Das ist doch ganz natürlich, habe ich gesagt, dass in meine Wohnung geboren ist. Na ja. Da hat er gesagt, das ist ja nicht natürlich. Na, dann sage ich, mag es meinetwegen auf dem Oberboden bei der Ratten und Mäuse gewesen sind. Nee, Paul. Und nun soll ich da auch eine Stunde angeben. Ach, weißt du, ich habe dir so ja auf den Zettel geschrieben. Also nun los, Paul. Nun gehst du hin und dann sagst du bei das Standesamt, dass dein Kindekind am 25. Mai von deiner Ehefrau in deine Wohnung geboren ist. Ja, war nicht am 26.? Also weißt du... Ich hab nämlich schlankweg am 26. Mai gesagt. Dann hieß es, weil er doch merkte, dass ich am Ende nicht so ganz sicher war. Stimmt's, dann ist gut. Sonst kommen sie wieder. Ich wüsste. Dann lasset man, wie es ist. Tag, Frau Jung. Nee, Selma. Also, Mädchen, mit dat kranke Kind hier bei uns in der Stube riebe, das Ding wohl vor dem, aber nu geht das nicht mehr. Mutter ist gestern heute nicht zu Hause gekommen. Ich kann nachts nicht schlafen mit dat Kind. Helf Jottchen Hus und quark die ganze Nacht über. Ich muss doch auch mal schlafen. Ja, dat Kind sieht böse aus. Mutter, nimm doch mal mit dem Teufchen Unglück ein bisschen an. Marsch fort aus der Stube, Pause, das geht nicht. Also wer eignet hat, der kann sich nicht mit Fremden abschieben. Ach, Gott, soll die Klommen doch sehen, wo sie bleiben tut. Ja, was anders ist Selma, wa? Selma, du kannst immer mal rüberkommen. Du kannst daher nachher auch ein bisschen aufs Ohr legen, mein Kind. Hast du dir doch früher mit der knobbischen Rotznesen immer gekümmert? Ach, lass mir zufrieden, das ist eine ganz leichtsinnige Knobben. Eine Restauratärswitwe hat sich was. Der Geld ist futsch, nur gibt sie sich mit Kerls ab. Ich möchte bloß mal wissen, wer der Vater ist von den Säuling. Ja, sie sagen, das soll ein blutjunger Leutnant sind. Ein Baron oder sowas. Och. Deshalb heißt das Kind auch Helfjot Jundofried. Ein ganz schlechtes Weib und weiter nichts. Was denn? Na, Twilenerin, Jette. Ach, ich wär mal wohl, wo ich noch dazu marode bin, von aller Welt überlaufen lassen. Was? Ich kann nicht aufmachen. Was wollen Sie denn? Frau Jun, ich bin's, Hassenreuter. Ach, schaut doch mal, nee. Ach, Herr Direktor, ach, nehmen Sie mal bloß nicht lieber, Direktor, aber ich hab doch manchmal nicht gewusst, wer es ist, wa? Guten Tag, Frau Jun, will nur gratulieren. Sapristi, da sieht man auch wieder mal den Herrn Jun. Gratuliere Ihnen von ganzem Herzen. Dankeschön, Herr Direktor. Nun lassen Sie mal sehen, den Stammhalter. Stramm? Stramm, die Augen, das Näschen, der ganze Vater. Ja, was? Das Kerlchen ist Ihnen ja wie aus dem Gesicht geschnitten, Herr John. Ja, klar. Warum auch nicht? Sessa, und welche sind seine Taufnamen? Na, ich dachte Bruno. Ja, das will er nicht. Aber Bruno ist doch kein übler Name. Nee, aber... Ach, Schott, was sagst du nicht, dass ich einen Bruder habe, wo Bruno hieß und wo 12 Jahre jünger ist und geht manchmal ein bisschen auf leichte Wege. Aber das ist bloß der Verführung, Herr Direktor, wahrhaftig. Ach, der Junge ist gut, das glaubst du nicht. Jette, du weißt, was das mit Bruno für ein Kreuz gewesen ist. Was bist du? Soll unser Jungchen so ein Patron fliehen? Paul, ich... Diesen Patron aber, einer, ich kann es nicht ändern, einer, wo unter polizeilicher Aufsicht ist. Um Himmels Willen, dann suchen Sie sich doch einen anderen Patron. Nennen Sie ihn Otto. Sind Sie nicht Bismarck-Verehrer? Ja, das kann ich ja nur so genau nicht sagen. Aber was meine Genossen in Maurergewerbe sind, die sind es nicht. So. Aha. Aber nach Altona gegne auch nicht mehr hin. Das geht nicht, dass ein Familienvater immer und ewig weg von seiner Familie ist. Nee, Paul, da hast du auch ganz recht. Sessa, ganz Ihrer Ansicht, Herr Maurerpolier. Unsere Familie ist eine Sache, die man uns mit Geld und guten Worten nicht abkaufen kann. Aber ich muss jetzt nach oben zum Unterricht rauf. Meine Schauspielschüler warten. Auf Wiedersehen, meine Herrschaften. Ja, morgen komme ich wieder rauf, Herr Direktor. Schonen Sie sich, Frau Jung. Ich komm mit. Adieu, Mutter. Ich muss auch noch zum nächsten. Na ja, ist gut, Paul. Adieu, genau. Was hat er gesagt? Die Ohren, das Näschen, Jans, der Vater. Und der Tärchen, das ist wie Adelbertchen seins. Und nun kommt man. Und mein Herzchen, du, jetzt schläft so schön. Und komm, ich schieb deinen Verschlag, hier ist ein bisschen zu viel Sonne. Marlin! Pauline, was wollen Sie denn? Was werde wollen? Es hat mal hergetrieben, hat nicht länger warten können. Muss sehen, wie steht. Warte. Ob es gesund ist. Ob auch gut instande ist. Was soll denn gesund? Was soll denn instande sind? Ob Kind auch nicht zugestoßen ist. Was denn für ein Kind und was zugestoßen? Reden Sie Deutsch! Mein Kind! Au! Da noch mal, du! Und dann kriegst du so lange den Schuh um die Ohren, bis es dir vorkommt, dass du nur Mutter von Drillinge bist. Nur raus, du! Und nur lass da nicht wieder hier blicken! Hast du mir geschlagen? Ich hab mir gemissandelt, du Liebe! Du hast mir gemissandelt, Frau Jung! Mann, stimmt, Pauline! Ich hab das Willen, ich weiß ja gar nicht, was in mir gefahren ist, Pauline. Kommen Sie mal, ich leiste auch ab, bitte, Pauline. Kniefällig leiste ich ab, bitte. Mädchen, komm, haust immer wieder in die Gesicht. Hörst du, dann ist es gut, dann ist es verglichen. Warum sind denn auf einmal so niederträchtig und robst du mich, armes Mädchen? Frau Jon. Ja, das ist es. Siehst du, das möchte ich auch wissen. Aber nun komm, Pauline, nun sind Sie mal wieder gut. Nun koche ich auch einen schönen Kaffee. Frau Jon, Hier ist das Geld, ich brauche es nicht. Ich weiß doch von kein Geld, nicht, Pauline. Es hat mir gebrannt, es war mir die Schlange unter dem Kopf. Ja, nein, nur lassen Sie das mal gut sein, Pauline. Hätte ich laufen gekommen, wäre ich früher gekommen. Dass wir jetzt sehen, warum ich gekommen bin. So. Ach, was willst du sehen? Was willst du nur jetzt auf einmal sehen? Das, was du hast mit deinen zwei Händen erwürgen gewollt? Bist du noch liegen? Ich werde dir anzeigen. Nur hab er mir aber genug gequält und bis auf Blut gemartert, Fräulein. Mir nachgestellt, Schritt und Tritt nicht ruhig lassen, bis hab ein Kind auf Oberboden auf Haufen alter Lumpen zur Welt gebracht. Ich hab da keine Ruhe gelassen. Ich hab da gemartert. Ich hab da nachgestellt. Jawohl. Bloß, dass du nicht sollst mit deinem Kind und dein Herz ins Wasser gehen. Ich geh im Landwehrkanal, Mutter Jonika. Wirre das Kind. Aber es is doch mein Kind, Mutter Jon. Na, dann hol es dir aus dem Landwehrkanal. Weißt ja, du, ich halt da nur weiter nicht. Weine nicht, armes Jungchen. Jutes Mutterchen, kommen schon. Nee, du das nicht. Sollen wir jetzt zu mein Kind reinlassen? Du. Sieh mir mal an, Mädchen. Sieh mir mein Gesicht. Glaubst du wahrhaftig, dass mit einer, die aussieht wie ich, glaubst du, dass mit mir noch zu spaßen ist? Wenn du hier rein willst, dann bist du tot oder ich bin tot. Und dann ist auch das Kind hier nicht mehr am Leben. Oh, Pauline, oh, sind Sie doch vernünftig. Die Sache ist doch zwischen uns richtig und abgemacht. Mein Gott, was wollen Sie denn bloß mit dem Kindekind behängen, wo jetzt mein Kindekind und in beste Hände geboren ist? Hab Frau Kielbacke zu mir gesagt, soll nicht nachlassen, nun muss mir heiraten. Auch Standesbeamte, ja, Brat, hat gesagt, ganz wütend, als ich haben erzählt, wohin gekrochen und habe Kind auf Dachboden zur Welt gebracht. Schreit ganz wütend, als ich habe gesagt, sagt, ich muss nicht nachlassen. Hat gesagt, arme, geschundene Kreatur zu mich. Gut, lass mir weiter nicht ein, Frau Jon. Adieu. Nimm bloß, sie kommen sowieso, dass morgen Nachmittag 5 zu Hause sind. Warum? Weil morgen eingesetzter Pfleger von Gemeinde nachsehen kommt. Was? Du hast es gemeldet auf das Standesamt? Etwa nicht, ich soll wohl Gefängnis kommen. Was hast du gemeldet, mein Standesbeamter? Sonst ja nicht, als det mit Knaben niedergekommen bin. Na, aber hab ich det nicht eingeschafft? Det muss man melden. Ich soll wohl abgeführt, Untersuchung und Plätzen sehe steckt. Ach, warte, ich hab da doch gesagt, ich geht anmelden. Hab ich leicht bei Standesbeamten gefragt. Ist keine gekommen, hat angemeldet. Na, und was? Was hast du nur also angegeben? Dass Aloysius Theophil heißen soll und dass Barsi Frau Jonnenflehe ist. Und morgen will einer nachsehen kommen? Das ist ein Herr von der Vormundschaft. Na, nur freilich, das ist ja nun nicht mehr zu ändern. Ach, das ist ja nur auch in Jottes Namen, nur ich weiß weiter nicht. Ja, und nun kann ich mein Kindchen auch sehen, Frau Jon. Nee, heute nicht, Pauline, nee. Morgen, Pauline. Warum nicht heute? Weil das beschreien nicht gut tut, Pauline. Also morgen. Sagte Wirtin, steht geschrieben, dass Herr Dr. Ja, ist gut so. Lass er mal kommen. Oh mein Gott, was tue ich bloß? Adelbert. Frau Jon, Mutter schläft nicht, ich hab solchen Hunger, kann ich nicht ein Happenbrot kriegen? Ich bin's, Frau Jon, was ist denn? Angst. Sorge. Da wisst ihr nichts von. Selma! Frau Jon, ja, was haben Sie denn? Wer eh mal auf so'n Weg ist, der verliert leichten Kopf. Genau wie die Jonsche. Die kämpft wie eine Löwin um ihr Junget, das nicht mal ihr eignet ist. Schiebt noch fremder Leute Kind unter. Tja, und der Theater kommt in Gang. Meine Herren, wir fahren im Schauspielunterricht fort. Käferstein. Dich begrüß ich in Ehrfurcht prangende Halle. Dich, meiner Herrscher, fürstliche Wiege, säulengetragenes, herrliches Dach. Herrliches Dach! Herrliches Dach! Ja, tief. Tief in der Scheide ruhe das Schwert. denn des gastlichen Hauses unverletzliche Schwelle hütet der Eid der Erinien Sohn. Halt! Eid! Sagen Sie mal Eid, Käferstein. Eid. Eid. Mensch, Eid. Wissen Sie nicht, was ein Eid ist? Hütet der Eid. Der Erinien-Sohn. Stimme heben. Pause. Das Publikum fühlt eine einzige Gänsehaut. Jedenfalls merken Sie sich, Käferstein, dass ein Eid und Münchner Bierrettich zwei verschiedene Dinge sind. Dich begrüße ich. Nicht wiederholen. Weiter. Bester Spitter, schießen Sie los. Zürnend ergrimmt mir das Herz im Busen. Zu dem Kampf ist die Faust geballt. Denn ich sehe das Haupt der Medusen, meines Feindes verhasste Gestalt. Danke sehr. Sehen Sie, lieber Spitter, ich bin nun Ihnen gegenüber mal wieder in die allerverzwickteste Lage geraten. Entweder ich sage Ihnen frech ins Gesicht, dass ich Ihre Vortragsart schön finde, und dann habe ich mich der allerniederträchtigsten Lüge schuldig gemacht. Oder ich sage, ich finde sie scheußlich, na und dann haben wir wieder den allerschönsten Krach. Tja, alles Gestellte, alles Rhetorische liegt mir nicht. Deshalb bin ich ja von der Theologie abgesprungen, weil mir der Predigerton zuwider ist. Ich liebe überhaupt den ganzen sonoren Bombast der Braut von Messina nicht. Sagen Sie das doch nochmal, lieber Spitter. Tja, es ist nicht zu ändern, Herr Direktor. Unsere Begriffe von dramatischer Kunst divergieren in mancher Beziehung total. Mensch, Ihr Gesicht ist geradezu ein Monogramm des Größenwahns und der Dreistigkeit. Pardon, aber jetzt sind Sie mein Schüler und nicht mehr mein Hauslehrer. Sie blutiger Anfänger. Sie und Schiller, wenn Sie nur den Mund auftun. Sie leugnen die Kunst des Sprechens, das Organ. Sie wollen dafür die Kunst des organlosen Quäkens einsetzen. Herr Direktor, ich finde bei Ziehen Lessing... Ziehen Sie doch das Notizbuch und schreiben Sie hinein, dass Direktor Hassenreuther ein Esel ist, mein guter Spitter. Schiller ein Esel, Goethe ein Esel, natürlich auch Aristoteles. Herein, was wollen Sie denn? Wir wollen mal bloß der Frau Mauerpolier-John sprechen. Und denn in Ihrer Wohnung war nicht zu finden, Frau John. Hier oben bei uns ist sie auch nicht zu finden. Was sind denn das für Weibsleute, Spitter? Das junge Fräulein hat nämlich ihr Söhnchen bei der Frau Mauerpolier-John in Pflege gehabt. Nun ist ein Herr von der Stadt, als sie Vormundschaftswehen nachsehen gekommen, wie es steht mit dem Kind und der Jud versorgt und entstande ist. Und dann ist er, dann sind wir bei Frau John mitsamt den Herrn Sinverin gegangen, dann stand das Kind und ein Zettel bei der Frau John hier oben auf Arbeit ist. Wo ist das Kind in Pflege gewesen? Bei der Frau Mauerpolier-John. Das ist vollkommen blödsinnig. Hat mein Kindchen in Pflege gehabt, ist Herr von der Stadt gekommen. Und hat gesagt, das Kindchen in schlechte Hände ist, hat verhungern lassen, zu Runde gerichtet. Will sein, Frau John, will auf Kopf drauf sagen, soll mich gesund machen, kleines Kind. Muss vor Gericht. Herr hat gesagt, muss ihn jen an Gerichtsstelle anzeigen. Aber ich bitte Sie, Sie irren sich. Frau John hat doch ihr eigenes Kind, mit dem sie, wie mir jetzt einfällt, auf Besuch zu der Schwester ihres Gatten zu gehen, beabsichtigt. Hat kein Kind, ganz und ja nicht, Frau John. Ich gehe unten auf Polizeibüro, hat gelogen, hat betrogen. Glaub nicht kein Mensch, dass ich Kindchen gehabt habe. Hat mich mein Bräutigam Brief geschrieben, das schlechtes, verlogenes Frauenzimmer. Ist mein Kind, will nachweisen vor Gericht, will schwören bei heilige Mutter Jottes. Decken Sie doch mal auf, das Kind. Die Sache wird sich ja bald aufklären, sicherlich. Erstens, ich kenne Frau John. Hätte Frau John diesen Säugling in Pflege gehabt, so könnte es ganz unmöglich so aussehen. Ganz einfach, weil Frau John, sobald Kinder in Frage kommen, das Herz auf dem rechten Fleck hat. Will sprechen, Frau John, weitersagen. Sie meinen also, mein Fräulein, wenn ich Sie recht verstehe, die Frau John besitze kein eigenes Kind und das, was dafür gegolten hat, wäre das ihre. Schlagblitz mich nieder, wenn ich so is. Also ich persönlich habe ja das Kind an der Aufwartung der Frau John 3 oder 4 Mal in Händen gehabt. Es wiegt über 8 Pfund. Dieses arme Wurm dürfte noch nicht 4 Pfund wiegen. Das Kind der Frau John aber kenne ich. Und ich bin sicher, dass es mit diesem durchaus nicht identisch ist. Ich gehe alleine, wenn Sie bleiben draußen, Frau Knobel. Das ist eine bodenlose Gemeinheit. Herr Schutzmann Schierkel, was wünschen Sie denn? Herr Direktor, ich habe erfahren, dass 2 Frauensleute hier oben geflüchtet sind. Und 2 Frauen sind hier. Aber wieso denn geflüchtet? Wir sind nicht geflüchtet. Wie heißen Sie? Ich bin Frau Kielwacke. Wo wohnen Sie? In der Linienstraße 9. Linienstraße 9. Ja. Ist das Ihr Kind, was Sie bei sich haben? Nee, das ist Fräulein von Piperkarska, Ihr Kind. Und Ihr Name? Paula von Piperkarska aus Gorsny. Die Frau, die Kielbacken will, behaupten, das wäre ihr Kind, Fräulein. Wollen Sie das also auch behaupten? Herr Schutzmann, ich muss Herr Jebens um Schutz bitten, weil ich unrechtmäßigerweise verdächtig bin. Ist Herr von der Stadt mit mich hier gewesen? Haben mein Kind aus Stube Frau Jon, wo in Fläche gewesen, rausgeholt? Es kann auch die Tiere hier in Iwa bei der Restauratierswitwe Knubbe gewesen sein. Wer weiß, was sie mit den Kindeken vorhaben, wovon sie abgesandt und bestochen sind. Ein gutes Gewissen haben sie nicht genommen und dann hier raufgeschlichen, weil die rechtmäßige Mutterwitwe Knubbe, wo bestohlen ist, Treppe und Gänge absucht und weil Schräg hier in Iwa Polizeiwache ist. Ist mich ganz gleichgültig, Polizeiwache bin... Sie sind widerlegt, meine beste Person. Ja, wollen Sie denn das gar nicht begreifen? Sie sagen, unsere John hätte kein Kind. Sie sagen... Frau Kielbacken! Wollen Sie bitte gefälligst aufpassen. Sie hätten Ihr Kind, das angeblich für das von Frau John gegolten habe, aus Frau Johns Zimmer herausgeholt. Na also, wir alle hier kennen Frau Johns Kind. Und das, was Sie da haben, das ist dann anderes. Verstanden? Nämlich, das Kind ist gestohlen worden. Aber nicht von mich, ist hier auch von Frau John. Schon gut. Und es soll ja, wie test von Vaterseite blaublütig sein, Herr Direktor. Die Knobbe meint, es ist ein Komplott vom Feinde, weil man ihr die Rente und womöglich Kadettenerziehung in eine gewisse Gegend nicht hindut. Das ist die Knobben, jetzt will sie rennen. Meine Damen, treten Sie einstweilen hier in die Bibliothek hinein. Na ja, aber... Es ist besser, Sie gehen. Na, dann kommen Sie mal vor, Herr Pieperkarska. So, Herr Schirke, nun lassen Sie die Megäre herein. Na, denn mal rennen mit der Morphiumspritze. Frau Knobbe, kommen Sie rennen. Verzeihen Sie, gütigst, wenn ich hier eindringe, aber ich suche mein Söhnchen, genannt Helfgott Gundofried, das tatsächlich aus meiner Wohnung verschwunden ist. Ich möchte Sie aber nicht inkommodieren. Und darum wollte ich auch ganz gehorsamst bitten, verstehen Sie mir? Es liegt mir fern, Skandal zu erregen. Sie müssen wissen, Herr Direktor, ich weiß sehr wohl, dass ich hier unter den Augen eines Mannes von Bedeutung, eines berühmten Mannes bin. Ja, ja. Sie müssen wissen, mein Herr, ich bin, was Helfgott Gundofried angeht, gezwungen, auf meiner Hut zu sein. Ja, ja, ja. Ich bin eine arme, vom Schicksal verfolgte Frau, mein Herr, die gesunken ist und die bessere Tage gesehen hat. Ich werde verfolgt. Sagen Sie kurz, was Sie wünschen. Sputen Sie sich. Ich habe in Paris gelebt und später einen brutalen Menschen geheiratet. Und diese Schurken von Männern, Herr Direktor. Das führt zu weit. Menagieren Sie sich. Es freut mich, dass ich Gelegenheit finde, endlich mal wieder einem Manne von Bildung und Geist in die Augen zu sehen. Mein Herr, ich könnte Ihnen eine Geschichte erzählen, die den Vorzug hat, nicht erfunden zu sein. Im Volksmund heiße ich die Gräfin. Und Gott ist mein Zeuge, in meiner frühen Jugend war ich auch nicht weit entfernt davon. Eine Zeit lang war ich auch Schauspielerin. Na, wer weiß. Mein Elend ist nicht erfunden, obwohl es erfunden klingt, wenn ich Ihnen sage, wie ich eines Nachts im tiefsten Abgrund meiner Schande einen Vetter, einen Jugendgespielen, der jetzt Garde-Rittmeister ist, nachts auf der Straße traf. Er lebt oberirdisch. Ich unterirdisch, seit mein adelstolzer Vater mich verstieß. Nachdem ich als junges Ding einen Fall getan hatte. Herr Direktor, ich bin ein zertretener Wurm, Herr Direktor. Und doch dorthin, in dieses glänzende Elend, sehne ich mich nicht eine Sekunde zurück. Na, dann wollen wir gefälligst zur Sache kommen. Bitte, Herr Schirke. Sie hatten von Ihrem Vetter gesprochen, Frau Knobbe. Sagten Sie nicht, dass er Garderittmeister ist? Er ist Garderittmeister. Er kannte mich und wir feierten schmerzlich selige Stunden alter Erinnerung. In seiner Begleitung befand sich, ich nenne den Namen nicht, ein blutjunger Leutnant, Kerlchen wie Milch und Blut, aber zart und schwermütig. Warum soll so eine zertretene, verlassene, mehrmals vorbestrafte Person vor Ihnen nicht offen bekennen, Herr Direktor, dass er der Vater meines Helfgott Gundofried geworden ist? Des Kindes, das Ihnen entwendet wurde? Sag ich Ihnen jetzt, hören Sie auf, ich hol jetzt die anderen. Die Damen sind. So, jetzt sagen Sie, ob das hier Ihr Kindeken ist. Was wollen von mich, was kommen mir nachsetzen? Das gibt's nicht, geschlagen wird hier nicht, Frau Knuppe. Und nun und jetzt, Frau verwitwete Knuppe, überlegen Sie sich, dass Sie hier die reinste Wahrheit sagen. Ist es Ihret oder ein fremdes Kind? Ich schwöre bei der heiligen Mutter Gottes, bei Jesus Christus, Vater, Sohn und Heiliger Geist, dass ich Mutter von diesem Kinde bin. Und ich schwöre bei heiliger Mutter, ja, dass ich Jesus, das Kindchen stirbt schon, seit ich hier drin im Zimmer bin. Was, Frau Kielbacke? Wie? Lassen Sie doch mal sehen. Das Kindchen ist tot. Das ist keine Frage. Was gibt's denn? Sic eunt fata hominum. Erfinden Sie mal sowas, guter Spitter. Ja, so ist das Leben. Kinder sind Segen und Fluch. Das eine muss verhungern, das andere wird gestohlen. und vor Angst verkriecht sich die Mutter Jon. Aber sehen Sie, das Leben geht immer weiter, was auch passiert. Jetzt geht alles vorüber, jetzt geht alles vorbei. Und ich hab ein Söhnchen in diesem Mai. Sag mal, ist deine Frau zu Hause, Paul? Noch nicht, Emil. Warte mal, ich wasche mir bloß mal den Boden. Meine Frau ist mit dem Jungen bei meiner verheirateten Schwester nach Hangelsberg gegangen. Na, was gibt's Neues? Ich bin vor einer halben Stunde erst von der Bahn aus Hamburg gekommen. Ich sah da ins Haus gehen. Ja, ich weiß, du bist ein Cerberus von dem Hausmeister Quaquaro Emil. Du, Emil. Übrigens, ich kann gleich bei dir kündigen. Wir ziehen am 1. in eine bessere Gegend. Passt mir hier nicht mehr für mein Leben. Nach Altona wirst du nun nicht mehr zurück. Nee, nicht in der Lameng. Jünger wird einer nicht. Mädchen wollen auch nicht mehr recht anbeißen. Nee, ist gut, dass das ewige Wandersleben zu Ende ist. Hast du gehört, Paul, der triebende Knoppen, ihr Jüngstet auch wieder mit Tod abgegangen ist? Nee, wie soll ich davon was gehört haben? Aber wenn er tot ist, dann ist es doch gut, Emil. Ja, weißt du denn nicht, dass ein fremdes Mädchen gekommen ist, Paul, und hat behauptet, dass das Kind von der Knoppen ja nicht ihr ehnet, sondern das Kind von ihr, von der fremden Mädchen gewesen ist? Na nur, der Knoppen und Kinder stehlen? Wenn die Mutter wäre, aber der Knoppen doch nicht. Tja, das ist doch ganz richtig festgestellt. Das war das Kind von der Knoppen gewesen. Nun hör mal zu, Paul. Sag mal, weißt du, wo dein Schwager der Bruno ist? Nee. Hör mal zu, Paul. Er ja dann nicht. Nämlich, auf der Polizeistelle ist bekannt, dass Bruno mit dem polnischen Mädchen, wo auf das Kinderkind Anspruch machen wollte, gleich neulich hier vor der Haustiere... Und denn auch an eine gewisse Stelle von der Uferstraße gemeinsam gesichtet ist. Und nun ist das Mädchen ganz gänzlich verschwunden. Weiter was Näheres weiß ich nun freilich nicht. Bloß letzte von Polizei wehen, das Mädchen suchen. Na, was kommst du denn zu mir, Emil, mit so einer Geschichte? Nee, das ist es ja. Das musst du wissen, Paule. Selma hatte ja, hieß das knobbische Jungchen in Kinderwaren hier rüber geschoben. Und da hatte das fremde Frauenzimmer mit Kielbacken aus deiner Wohnung genommen und weggetragen. Oben bei der Komödienspieler, da ist er denn ja noch glücklich gestellt worden. Es ist was dahinter, Paule. Das Mädchen hat nämlich mehrmals vor Zeugen ausgesagt. Erstlich, das Wurm von der Knoppen, das wäre ihr Kind und das hätte sie ausdrücklich bei deiner Frau Paulin Fliege gegeben. Was? Der piept's wohl. Der ist wohl nicht ganz unwohl geworden, wa? Ja? Ist Ihre Frau nicht da, Herr John? Na, ich geh jetzt. Ja, dann nicht, Paule. Tschüss. So, Selma, nun mach mal die Diere zu. Nun komm mal ein bisschen rein. Was ist denn? Nun sag mal, Mädchen, was ist denn hier in der Stube mit deinem verstorbenen Brüderchen und mit dem fremden Weibsbild gewesen? Hm? Ich hatte den Kinderwagen hier rüber geschoben, ihre Frau war nicht da und da dachte ich, das hier drüben, wo doch das Brüderchen sowieso krank war und immer schrie, das hier bei drüben mehr Ruhe ist. Na, und da kam ein Herr, da kam eine Dame und noch eine Frau kam auf einmal hier rein und dann haben sie den... Mit Kindchen aus dem Wagen draus, frische Wäsche gewickelt und mit fortgenommen. Und dann hat der Dame gesagt, das wäre ihr Kind und sie hättet beim Muttern, was meine Olle ist, hätte sie gesagt, sie in Flehe gegeben? Ich weiß nicht, kann nicht weiter sagen. Und wenn sie mir auch noch länger verheeren tun. Komm mal her, Selma! Warum hast du nicht Lärm geschlagen, Mädchen, wo der Herr und der Pfeiler dir dein Brüderchen aus dem Wagen genommen haben, hä? Ha? Geschieht mir nicht, dachte ich. Kriegt Marine Wäsche. Fragt mir der Polizist, ob ich Bruno gesehen, wir Kleider vom Komödienspieler auf den Boden gestohlen. Na, was weiß ich denn? Na, komm mal mit. Wir wollen mal rüber bei deiner Mutter gehen. Na nu, was wollt ihr denn hier? Ja, da bist du ja, Mutter. Na, schön willkommen. Ja, ich war bloß mal eben, weil ich mal ein bisschen mit dem Kindchen auf der Jasse hier, ja. Und nun lege ich im Wagen. Weißt du, das war ein Gewitter. Ich jeden Tag, Frau John. Und weißt du was? Wenn man den toten Kindchen, das man im Kinderwagen legt und draußen die warme Sonne regt, das muss aber Sommersonne und Mittagssonne sind, dann zieht das Atem. Das schreit, Das ist wieder lebendig. Das schlobt er nicht, was? Der Teig mit meinen Ohren gesehen. Nee, das ist unheimlich. Das schlobt er nicht, dass das wieder lebendig ist. Also ich sah das, dann kann Mutter kommen und nehmen. Dann muss er gleich Brust kriegen. Adieu, Frau John. Ich lob das nicht, das ist aber heilig so. Ach, wer das nicht lobt, der weiß von der ganze Geheimnis, was ich entdeckt habe, ja nicht. Von was für ein Geheimnis sprichst du denn? Hab ich denn von Geheimnis gesprochen? Ja, dann beiß mir mal nicht. Ich freue mich ja, dass du nur wieder mit deinem Patengeschenk bei mich bist. Na, mein Kleiner, bist Papas Liebling, Marte, ja. Jetzt sieht aber ein bisschen mieserig aus, Jette. Et vertruchte Milch nicht, Paul. Komm, Karlinegen, komm, Karlinegen, komm. Sag mal, Paul, hast du all jemand gesprochen? Nee, ich habe höchstens heute Morgen den Hausmeister Quagliaro gesprochen. Na und? Er hat mir wieder nach Bruno gefragt. Ich mach, wie es kräht. Du, Mutter, davor gebe ich ganz Amerika. Was soll denn Bruno all wieder gemacht haben? Ja, nicht, Jette. Was kannst du davor, wenn einer so ein sauberes Brüderchen hat? Aber mir soll es nicht wundern, Jette, wo er mit Bruno mal ein schnelles Ende im Gefängnis aufnimmt. Mein Jott, doch mal nicht. Jette, was hast du denn? Vielleicht auch nicht. Nimm es dir doch nicht gleich so zu Herzen. Was macht denn der Schwester? Ich weiß es nicht. Na, ich denke, du bist draußen bei sie gewesen. Wo soll ich gewesen sein? Ja, siehst du wohl, Jette, das ist mit euch Weiber. Das schutterst ja. Bei einem Arzt und bei einem Doktor bist du nicht hingehen. Womöglich, dass du doch noch nachträglich zum Liegen kommst. Das ist, wenn eins der Natur vernachlässigt. Paul, du willst mir verlassen. Ich hab den Himmel, Sarah, denn ja? Sarah, Paul, führ mir nicht hinter das Licht, ich bitte, Sarah, bloß, tu mir nicht hinter das Licht, führ. Also, was ist denn mit dich heute los, Henriette? Ach, hör mal ja nicht auf, Paul, was ich so her schwatze. Weißt du, ich hab bloß der Nacht wieder keine Ruhe gehabt. Ja, und dann leg dir mal ein bisschen lang und ruh dir ein bisschen, ja? Puppchen, du bist mein Augenstern. Puppchen, hab dich zum Fressen. Du, Paul, sag mal, wie lang sind wir eigentlich verheiratet? Das war 1872, wie ich aus dem Krieg kam. Nicht? Und dann kamst du zu Vater hin und dann hast du in Positur gestanden. Und dann hast du das eiserne Kreuz an der linke Brust gehabt. Jawohl. Der Tag auch heute noch, Mutter. Und wenn du es sehen willst, dann steck ich's mir an. Und dann kamst du zu mich und dann hast du gesagt, ich sollte doch man bloß nicht immer so fleißig, immer hin und her, trapp auf, trapp ab. Ich sollte mal ein bisschen pomadig sein. Das sag ich so gut auch heute noch, Jette. Und dann hast du mal mit deinem Schnurrbart gekitzelt. Und dann hast du mal hinter das linke Ohr geküsst. Und dann? Dann sind wir wohl einig geworden. Psst. Ich bring unser Jungchen in den Verschlag. Jetzt schläft. Paulekin, Paulekin. Das alles ist ja 100 Jahre her. Jan, so lang doch wohl nicht, Jette. Sag mal, Paul. Sag mal, wie werdet? Du nimmst mal mit und jingst mit mich und mein Kindekind jingst du weg nach Amerika. Na nu, hör mal, Jette. Was ist mit dich? Was ist denn? Ja, bin ich denn hier von Gespenstern umgeben? Das kichert, das wispert, das kommt geschlichen. Und wenn ich nach lange, dann ist es nischt. Nu will ich mal wissen, was an die Geschichte mit der fremden Mädchen hier in der Stube Wahrheit ist. Herr Paul, du hast doch gehört, dass das Fräulein sich überhaupt nicht mehr hat blicken lassen. Na, ich meine, da dran kannst du doch all sehen, dass... sagst du zu mich mit blauen Lippen und machst Ohren, als wenn du hier gerädert bist. Jawohl! Was lässt du mal jahrelang alleine, Paul? Wo ich hier in meinem Käfig sitzen tue und kein Mensch nicht ist, mir mal auszusprechen. Ach, mein Gott, wie manche liebe Mal habe ich hier gesessen und haben mir gefragt, warum ich mir eigentlich so abrackern tue. Warum das ich mir abdarbe, ich röschens miesam zusammenschaue, dein Verdienstjut anlege und wie ich auf jede Art was zuzuverdienen mir abschriebeln tue. Wozu denn? Sag mal, warum denn? Das soll alles für fremde Leute sind. Paul. Du hast mir zu Grunde gerichtet. Bruno, bist du's? Ich weiß doch, Jette. Ach, der Mauerpolier ist auch da. Wo kommst du denn her? Was wisst du denn? Er hat die ganze Nacht durchgescherbelt, Jette. Hier hast du einen schönen Fliederzweig. Du, hör mal. Nur will ich dir mal was sagen, was du vielleicht vergessen hast. Dass du weiter keine Ausreden hast, wenn ich der Dings hier, der Pistole auf dir abdrücke, du Lump. Und der Menschen hier hörst du nicht. Ich hab dir gesagt, dass ich dir niederknalle, das war vorigen Herbst, wo du mich jemals wieder auf meine Schwelle unter den Augen trittst. Nur je, sonst krachtet, hast du verstanden? Vor deiner Mutspritze fürchte ich mich nicht. Nee, Paul! Paul, dann mach mir tot, das ist doch mein Bruder. Gut. Hast doch recht, Jette. Pfui Deibel, Jette, der dein Name auch in der Fresse von so ein Schubjack ist. Gut. Das Pulver wäre auch zu schade. Paul, jemand, Herste, ich werde ihn schon wieder wegschaffen. Mein Gott, das weißt du doch, ich kann doch nur nicht dafür, dass Bruno mein Bruder ist. Schuft, du hast deinen Vater im Grabe geärgert. Deine Schwester hätte dir sollen hinter den Zaun im Graben verhungern lassen, statt großziehen und in den Lumpenkanal, je mehr auf der Erde ist. In einer halben Stunde komme ich wieder, aber ich komme nicht alleine. Ich komme mit dem Wachtmeister, verstehst du? Wenn ich dir mal in die Wohlheide hätte... Wieso kommst du nur, Bruno? Nur Sarah, was ist? Pinke muss mich heben. Ich brauch Merker und Fenje, Jette. Und Jäg verschütt, Jette. Wacht mal, ich schließe das Tier zu. Nanu, was ist? Wieso kommst du nur? Wo bist du gewesen? Getanzt habe ich, Jette. Eine halbe Nacht. Und dann war ich ein bisschen gegen Morgengrauen ins Grüne gegangen. Na, und was hast du denn nur mit dem Mädchen gemacht? Ich hat Draht gegeben, Jette. Was heißt das? Ich habe ja soweit wenigstens ein bisschen Vieh gemacht. Aber dass sie nun nicht wiederkommt, das ist nur sicher. Jawohl, dass sie nun nochmal kommt, glaube ich nicht. Aber das war kein leichtes Stück Arbeit, Jette. Ja, los, Jette. Gib mich zu saufen, Jette. Du, sie haben da vor der Tür gesehen mit dem Mädchen. Er kam ja mit Arthur verabredet, Jette. Von mich wollte sie nicht wissen. Dann ist Arthur in feine Kluft angetänzelt gekommen und hat die auch richtig verschleppt in den Bouillonkeller. Das hat sich gelobt, auf den Leim ist sie gekrochen, dass ihr Bräutchen dort warten tut. Unser ganzes Leben lang von das eine Restaurant in das andere Restaurant. Na und denn? Den wollt sie fort. Und denn... Hab ich sie wollen noch ein Stückchen begleiten. Wie viel Geld musst du denn haben, Bruno? Was denn? Na, Geld. Der Oliver Kimmler unten im Knochenkeller meint, dass ich am liebsten muss ich mit der russischen Rente gehen. Hör mal, Jette. Die Glocken läuten. Du, weshalb musst du denn über die Rente gehen? Nimm mal das Handtuch, Jette. Und tu auch ein bisschen Essig drauf. Ich weiß nicht... Er hat mich das Nasenblut die ganze Nacht schon geärgert hat. Bruno, wer hat denn an Tantjeling so eine Strieme gekratzt? Heute Morgen 3:30 hätte sie das Glockenläuten noch hören gekonnt. Oh Jesus, mein Herr, das ist ja nicht wahr. Das kann ja nicht menschenmöglich sein. Nee, Bruno, ich muss mal setzen. Bruno, das ist ja wohl nicht wahr. Nee, Bruno, was hast du denn bloß getan? Du bist eine alle verdrehte Person, Jette. Ihr sagt mir, dass ich zu Jan eine Schnitze bin. Aber wenn Jan nicht mehr geht, dann braucht er mir, Jette. Na und wie denn? Hast du das Mädchen gedroht, dass sie sich nicht mehr soll blicken lassen? Das hast du gesollt. Ja, hast du das nicht, Bruno? Die halbe Nacht habe ich mit dir getanzt. Und auf der Straße habe ich zu ihr gesagt, Ängstchen sich nicht, Fräulein, wo jutwillig sind und wo kein Lärm schlagen und nie nicht mehr bei meiner Schwester nachfragen nach ihr Kind, soll alles ganz siedlich in Juden vereinigt sind. Ja. Und dann ist sie mit mir gejandelte Stückchen. Na und? Na und? Und er wollte sie nicht. Und er fuhr es mit ihm nach meine Jurchel. Na und da. Da war nur auch ein bisschen frisch und dann war es. Und dann war es halt so gekommen. Um welche Zeit wartet? Also rum zwischen 4 und 3. Der Mond hat Josenhof gehabt. Und am Zimmerplatz hinter der Planken gesehen, Luther von unten immer aufgesprungen, angeschlagen. Dann treppelte es und dann sie wird er niedergegangen. Ist gut, Bruno. Nur jemand, hörst du? Die verdient es nicht besser. Adieu. Adieu, Bruno. Und hier nimm hier, hast du das Geld, aber mehr habe ich nicht. Nur sehen wir uns viele Jahre nicht. Ach, Bruno. Willst du das Kindekind noch mal ankicken? Nee, nee. Warum nicht? Nee, ich hätte in diesem Leben nicht. Nee, nee, nee. Adieu, ich hätte. Warte mal, ich hätte. Hier ist noch ein Hufeisen. Das habe ich gefunden. Das bringt Glück. Ich brauche ihn nicht. Adje, Herde. Lieber Jürst, lieber Jürst, ich bin doch kein Mörder. Ich bin doch kein Mörder. Nee, nee. Das wollte ich nicht. Jetzt ist es soweit. Jetzt wird das wild umstellt. Und der Jonsche wird getrieben und gehetzt. Und wohin soll der arme Kreatur vor Jott und den Menschen? Komm hier herein, Walburger. Zu Frau John, da können wir uns in Ruhe besprechen. Mein Gott, hier liegt ja Frau John. Oh, habe ich mich erschrocken. Sie schläft. Wahrhaftig. Erich, verstehst du denn übrigens, weshalb unten am Eingang Polizeiposten stehen? Weshalb sie uns nicht auf die Straße lassen? Du, Erich, ich habe eine solche furchtbare Angst, dass man womöglich arretiert wird und mit zur Wache muss. Aber Walburga, Sie suchen einen Verbrecher. Das ist eben eine sogenannte Razzia. Eine Art Kesseltreiben auf Menschen, wie die Kriminalpolizei sie zuweilen veranstalten muss. Nee, da ich das doch nicht heißen. Bruno! Horch mal, die Jungen! Bruno! Oh, Erich, mir graut vor dieser Frau. Große Schweißtropfen stehen auf ihrer Stirn. Komm mal her, Walburga. Sieh mal das alte rostige Hufeisen, das sie mit beiden Händen umklammert hat. Mein Gott, Papa! Lass ihn kommen. Wir haben ein reines Gewissen. Herein. Gott sei gelobt, das seid ihr ja, Kinder. Ach, Frau Hassenwolter. Ach, Mama, das ist ja ein Sonnenblick, dass du da bist. Bruno! Oh, verzeihen Sie, Frau John, wir haben Sie aufgeweckt. Ist Bruno weg? Wer? Welcher Bruno? Na, Bruno. Kennen Sie denn Bruno nicht? Ach, richtig, so heißt er, ihr jüngerer Bruder. Ach, habe ich geschlafen. Fest? Aber Sie haben eben im Schlaf so gestöhnt, Frau John. Ach, Herr Splitter. Herr Splitter, haben Sie das gesehen? Haben Sie das gesehen, wo Jungs in Hof... Wo Jungs in Hof Adelbertchen seinen Rapier steinigt haben? Aber ich war zwischen, war? Und ich hab ja nicht schlecht, hab ich links und rechts, hab ich Maulschellen ausgeteilt. Ach, demnach haben Sie also von Ihrem ersten verstorbenen Kindchen geträumt, Frau Jung. Nee, das war wahr. Das hab ich nicht geträumt, Frau Direktor. Aber wenn Adelbertchen nicht mehr im Leben ist, wie können Sie denn dann von Ihrem... Nee, Frau Direktor, wenn ein Kindchen meins Willen geboren ist, dann ist es jeder noch in der Mutter. Und wenn es auch mein Zwilling gestorben ist, dann ist es immer noch in der Mutter. Haben sie den Hund geehrt hinter einem Plattenzaun und der Mond hat so einen Josenhof gehabt und das Gewitter, Bruno, du gehst um schlechte Wege. Wachen Sie auf, Frau John. Frau John. Frau John, Sie sind krank. Ihr Mann soll mit Ihnen zum Arzt gehen. Bruno, du gehst. Schlechte Wege. Sind das die Glocken? Oh, mein Gott, warum wach ich denn auf? Warum wach ich denn bloß auf? Warum habt ihr mir bloß nicht im Schlaf mit der Axt über den Kopf gehauen? Verdreckte, was hab ich gesagt? Verdreckte, sind Sie mal still, verdreckte, ja, still, Sie still. Sagen Sie mal, bloß zu kein Mensch, ein Sterbenswörtchen, Frau Direktor, nicht? Ah, da seid ihr ja alle, die Kranie des Ubikus. Gratuliert mir! In 8 Tagen sind wir in Straßburg. Herr Direktor, ich möchte... Alles Übrige findet sich, Kinder. Oh, Papa. Harro, du hast wirklich für uns, und zwar ohne dir etwas zu vergeben, die Jahre einen heroischen Kampf gekämpft. Wie bei Schiffbruch, wenn der Kampf um die Balken im Wasser beginnt. Im Übrigen komme ich zu Frau John, weil Schutzleute in den Eingängen niemand auf die Straße lassen. Was? Ferner, weil ich gern von Ihnen wissen will, Frau John, weshalb ein Mann wie ich gerade in diesem Augenblick, wo seine Wimpel wieder flattern, Gegenstand einer niederträchtigen Zeitungskampagne geworden ist. Lieber Haro, Frau John versteht dich nicht. Da, lies, Mama, diese Lokalnotiz, wonach in der Bodenkammer eines Maskenverleihers der Lümmel spricht von einem verkrachten Schmierendirektor, ein neugeborenes Kind gefunden worden ist. Also der Kerl bekommt Ohrfeigen. Von allen Flüchen ist der Fluch der Lächerlichkeit der Schlimmste. An Hauseingang stehen Schutzleiter, Herr Direktor? Ja, und zwar so, dass sogar das Kinderbegräbnis der Frau Knobbe ins Stocken geraten ist. Was denn? Das Kind von der Knobbe ist gestorben? Ja, leider. Na, Jette hat nur recht. Das ist nur schnell gekommen. Was denn? Das ist nun soweit, Herr Direktor. Ich bin nun ein Mann, wo mit einer Frau verheiratet ist, wo ein Bruder hat, wo sie hinterher sind mit der Regierungsräte und Mordkommission, weil er draußen nicht weit von der Spree unter einem Fliederstrauch einer hat umgebracht. Aber wer der Herr John, das mag Gott verhüten. Das ist gelogen, mein Bruder tut sowas nicht. Na, sehen Sie mal den Fliederzweig, das Ungeheuer ist hier gewesen. Fliege, das bisschen Flieder, der Teig von deiner Schwester. Du warst ja nicht bei meiner Schwester, Jette, das hat mich ja Quaquaron eben gesagt. Das haben sie auf der Polizei festgestellt. Sie haben die ja gesehen bei der Spree in der Anlage. Und auch in der Laubenkolonie, wo du in der Laube genächtigt hast. Sag mal, was denn kommst du in dein eigenes Haus alles kurz und klein demolieren? Hat sich das polnische Mädchen wieder gezeigt, das neulich wie eine Löwin um das knoppische Kindchen gestritten hat? Das ist es, ja. Der polnische Mädchen haben sie heute Morgen tot gefunden. Das sah ich so hin, ohne dass mir der Zunge im Maul sterben tut. Das Mädchen hat Bruno Michels ums Leben gebracht. Dann ist es wohl seine Geliebte gewesen. Na, fragen Sie Muttern. Ich rufe, wer wissen will, von der Jasse, vom Flur, der Jungs, der Mädchens. Die rufe ich drin und erzähle, wie weit eine Frau mit ihrer Affenliebe zu ihrem Lumpen vom Bruder gekommen ist. Diese hübsche junge Person, die ihr Kind beansprucht, ist heute tatsächlich tot, Herr Junge? Kann Sinn, dass er hübsch war. Ich weiß nicht, ob er hübsch oder hässlich gewesen ist. Aber der sie im Schauhaus liegt, der ist sicher. Ja, aber ich weiß nicht, was sie gewesen ist. Ein ganz schlechtes, gemeines Weibstück ist er gewesen, wo man sich im Kerle hat abgegeben und von den Tiroler, wo Jane statt von Wissen gewollt hat, ein Kind gehabt. Ob sie mit Bruno hoch was gehabt hat, kann Sinn, kann auch nicht Sinn. Woher soll ich das wissen? Überhaupt, was geht mir das alles an, was Bruno meins Weh verbrochen hat? Also haben Sie doch das Mädchen gekannt, Frau John? Wieso? Ich hab ja nicht gekannt, Herr Direktor. Ich sage mal bloß, was denn jeder, wie ihn jeder von den Mädchen geäußert hat. Sie sind eine ehrenhafte Frau. Sie ein ehrenhafter Mann, Herr John. Die Sache mit Ihrem missratenen Schwager und Bruder ist schließlich etwas, was meinethalb eine furchtbare Tatsache ist, aber Ihr Familienleben im Grunde doch nicht ernstlich erschüttert. Seien Sie doch ehrlich. Nee, in so einer Nähe bei solchen Gesindel bleibe ich nicht. Horchen Sie mal, wie der knackt, wie ein Putz hinter der Tapete runtergeschottert kommt. Allens ist hier morsch, allens faules Holz, allens unterminiert. Von Ungeziefer, von Ratten, von Mäuse zerfressen. Alles schwankt. Alles kann jeden Augenblick bis in den Keller durchbrechen. Hier mach ich mir fort, ehe alles als ein Schutthaufen drunter und drüber zusammenbricht. Selma! Selma! Was willst du mit Selma? Selma nimmt das Kind. Und ich reise mit Selma und das Kind und bringe mein Kind zu meiner Schwester. Dann sollst du Bescheid kriegen, du. Das versuch du bloß mal. Soll mein Kind in so einer Umgebung aufwachsen, dass es ihm jed wie Bruno über Dächer gehetzt und womöglich in ein Zuchthaus endet? Nicht dein Kind! So, jetzt wollen wir mal sehen, ob ein rechtlicher Mann nicht Herr ist über sein eigenes Kind. Wo Mutter nicht bei Verstand ist und in der Hände von Mord gesindelt. Das will ich mal sehen, wer in Recht ist und wer stärker ist. Selma! Ich schrei, ich reiß das Fenster um. Frau Direktor, Sie wollen Ihre Mutter Ihr Kind nehmen. Das ist doch wohl mein Recht, dass ich Mutter von meinem Kindekind bin. Das ist doch mein Recht. Da habe ich nicht recht, Frau Direktor. Sag bloß mal, nicht genug, dass alle Welt hinter mich her ist und willet mich wegjagen. Nun kommst du auch noch und machst das nicht anders. Das ist nur der Dank. Ich komme zu Hause, Herr Direktor. Ich bin heute Morgen erst mit meinem ganzen Zeug quietschvergnügt von der Bahn gekommen. Hamburg, Altona, allens abgebrochen. Wenn auch Verdienst hier ring ist, dachte ich, wirst lieber bei deiner Familie sind. Bisschen Kind auf den Arm nehmen. Bisschen Kind aufs Knie nehmen. Das war ungefähr so meine Einbildung. Paul! Was soll? Sie haben mir gerufen, Herr John. Zieh dir an, Selma. Frag deine Mutter, ob du kannst mit mir gehen zu meiner Schwester nach Hangelsberg. Kannst dir in Groschen Geld bei verdienen. Nimmst mein Kind genug in den Arm und begleitest mir. Nee, das Kind fasse ich nun nicht mehr an, Herr John. Wieso nicht? Nee, ich fürchte mir, Herr John. Ich hab so eine Angst, so hat mir Mama und Polizeileutnant angeschrien. Weshalb haben sie denn angeschrien? Schutzmann Schirke hat mir so ja eine runtergehauen. Wir wollen sie in die Fürsorge schaffen, Frau John. Na dann Freda, schlimmer kann es nicht kommen, als ich bei Zauber. Ich komme vor Gericht, weil ich soll haben, das Kind, was das polsche Fräulein geboren hat, von Oberboden runter bei Sie, Frau Jon, in die Wohnung getragen haben. Also ist tatsächlich oben mein Kindchen geboren worden? Na, ihr wisst doch. Auf welchem Boden? Na, bei die Komödienspielers, doch bei Sie. Was hält mich denn an? Was soll ich denn von wissen? Ich kann bloß ja, sagen. Ja, nur ist gut, nur mach das weg, komm, Selma. Du hast ein reines Gewissen, mein Kind, wa? Und was die Leute quasi, und das kümmert ihr nicht. Ich will ja auch nicht verraten, Frau John. Wirst du wohl. Es wird nicht gegangen. Ich verrate nicht, hast du gesagt. Das haben sie doch auch gehört, Frau de Weckner. Hat er später und hat der Fräulein gehört. Wahrheit. Bevor ich nicht weiß, was mit Bruno und seine Geliebte ist und wo ihr womöglich das Kind knapp weggeschafft, das ist nicht. Mich egal. Kommst du nicht von der Still? Paul, ich schwert vor Jott, weggeschafft habe ich es nicht. Welche? Nee. Ist das Kind tot oder lebt es noch? Nee, das Kind ist lebendig, Herr John. So. Und von die ganze Geschichte wirst du nicht gewusst haben, Mutter. Jette. Wo habt ihr das Kindchen hingeschafft? Ich, mein Gott, Paul. Ich und mein Adelbertchen verjörten. Hier redet keiner von Adelbertchen. Schreibt doch, sie kennt doch das Kindchen ganz gut, Herr John. Es ist doch bei sie in Verschlage. Lass doch von so einer Niederträchtige liegen, nicht um Jahren, Paul. Also, das ist eine Gemeinheit. Sie wissen ganz gut, dass ich das Kind von Fräulein runtergetragen und hab bei ihnen ins frisch gemachte Bettchen gelegt. Das nie. Das kann ich beschwören, das will ich beeinigen. Sag mal, du sagst, dass mein Kindchen nicht mein Kindchen ist. Sie haben ja überhaupt ja kein Kindchen nicht gehabt, Frau John. Paul, ich konnte nicht anders, ich musste tun. Paul, sieh mal, ich war doch selber betrogen. Nun hat der doch in Briefe nach Hamburg Bescheid geschrieben. Und nun warst du so vernichtet. Und nun mochte ich nicht mehr zurück. Nun habe ich gedacht, das muss sein. Das muss sein. Und das kommt doch auch auf andere Art. Und siehst du, dann ist das. Lass mir mal überlegen, Jette. Wenn das wahr ist, Mutter, da schäme ich mir ja den Abgrund drin. Wie konnten Sie sich nur auf einen solchen Weg des Irrtums und Betrugs drängen lassen, Frau John? Sie haben sich ja verstrickt auf das Allerfurchtbarste. Also, das Kind hast du dich beschafft. Und wie die Mutter das Kind hat wieder haben gewollt, hast du es erlassen von Bruno umbringen. Nee, du bist nicht mein Mann. Paul, immer jemand, du bist ja kein Mensch. Du bist wohl von der Polizei gekauft, was? Ja, dann pfeif mal. Dann pfeif doch, dass sie kommen, dass sie mal festnehmen. Na, mal zu doch. Nun seh ich dir doch wenigstens mal, wie du wirklich bist. Hey, Paul. Ich verachte. Bis zum jüngsten Tag. Halt! Aus der Stube rauskommt keiner nicht. Immer komm rein, Emil. Herr Schutzmann, immer kommen Sie mal ruhig rein. Ist alles in Ordnung. Alles ist richtig. Riech dir nicht auf, Paul. Dir betrifft es ja nicht. Herr Schierke soll bloß der kleine Patroschke in Waisenhaus wischen. Jawohl, so ist es. Wo steckt das Kind? Soll ich wissen, wo jeder ausgestoppte Bald von unten Speicher geblieben ist? Paul! Nee! Paul, nee, nur gerade. Nu soll es nicht leben. Nu braucht es doch nicht leben. Nee, du, nu muss es mit mich unter der Erde kommen. Halt, hier greife ich ein, Frau John. Halt, das Kind ist in meinem Fundus geboren. Vorwärts, bitte. Kämpfen Sie vorwärts, als wäre es das Jesuskind. Doch Sie selber sind frei, Frau John. Das Kind bleibt hier. Hier, ihr Leben. Die Frau ist verzweifelt. Selma, Herr John, haltet sie auf. Herr Schutzmann! Kommen Sie, Schierke! Gebt auf Mutternacht! Mutter! Aufhalten! Festhalten! Mutter! Mutter! Mutter! Das Jungchen ist ganz aufgeregt. Wir wollen versuchen, Walburga. Ja, Mama. Schlafe, mein Prinz. Nicht doch, Walburga. Komm, mein kleines Hühnchen. So, nicht weinen. Komm. Sei schon. Mir sagt ein ganz bestimmtes Gefühl, erst jetzt hat das Kind seine Mutter verloren. Sofern es nämlich bei dem Vater dort oben, der alles sieht, nicht anders beschlossen ist. Treiben wir ein praktisches Christentum. Vielleicht können wir uns des Kindchens annehmen. Finden Sie nicht, dass hier ein wahrhaft tragisches Verhängnis wirksam gewesen ist? Die Tragik ist nicht an Stände gebunden. Ich habe Ihnen das stets gesagt. Herr John! Herr John! Herr Maurerpolier! Herr John ist nicht Herr John, hier. Sie sollen auf die Straße kommen! Ihre Frau! Die ganze Straße steht voll Omnibus, Pferdebahnwagen! Ist ja kein Durchkommen! Arme ausgesteckt! Ihre Frau liegt lang aufs Gesicht da unten! Was ist denn geschehen? Herr John im Himmel! Mutter John hat sich zum Fenster rausgestürzt! Sie hörten Die Ratten, ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Schauspiel von Gerhard Hauptmann. Hörspielbearbeitung Lucy Bernis. Die Rollen und ihre Darsteller waren Haru Hassenreuther, Rudolf Ried, seine Frau Maria Fauser, Walpurga, ihre Tochter Ursula Langrock, Erich Spitter, ehemaliger Theologiestudent Bruno Hildebrand, Alice Rütterbusch, Schauspielerin, Lotte Rausch, Käferstein, Hassenreuthers Schüler, Eberhard Scott Irich, John, Maurer Polier, Hans Kettler, seine Frau, Traute Rose, Bruno Michelke, ihr Bruder, Karl-Heinz Schilling, Pauline Pieper-Karker, Dienstmädchen, Anneliese Klüver, Sidone Knobbe, Friedel Wey, Selma, ihre Tochter, Genia Kurz, Frau Kielbacke, Inge Wolf, Schutzmann Schierke, Hans Kautz, Regie, Frenze Roloff, Produktion, Hessischer Rundfunk, 1950.